Noch mehr im Eheparlament. Heute Krise, morgen Kompromiss und Happy End. Liebe ist ein heikles Spiel. Oft kommt selbst ein Diplomat nicht zum Ziel, aber streng befiehlt das Dekret Fair Play. Heute ist entschlossene Tat. Morgen hört man permanent klugen Rat. Oft bringt den Erfolg nur ein Dreh. Okay. Alter lehrt uns die Erfahrung. Mixt nur tüchtig das Gefühl mit Verstand. Einmal kommt die Offenbarung. Und du hältst das Glück der Welt in der Hand. Selbst ein Lord streng in Moral. In der Liebe wird er mal radikal. Doch zum Schluss siegt stets irgendwie Diplomatie. Gefühl mit Verstand. Einmal kommt die Offenbarung und du hältst das Glück der Welt in der Hand. Selbst ein Lord streng in Moral. In der Liebe wird er mal radikal. Doch zum Schluss liegt stets irgendwie Diplomatie.